Die Gewalt des Bundes verschärfte sich erschreckend schnell. Sprengsätze detonierten in Little Italy, Brooklyn und der East Side. Drei Polizisten standen Wache vor einem Geschäft in Williamsburg, als dessen Backsteinfront plötzlich mit ohrenbetäubendem Lärm auf die Straße explodierte. Jemand hatte Dynamit gelegt, ohne dass die Männer es gemerkt hatten. Der Laden war völlig zerstört. Niemand hatte den Bombenleger gesehen. Die Polizei war ratlos. Briefe drohten anderen Geschäftsleuten dasselbe Schicksal an. »Wenn du nicht zahlst, großer Feigling«, stand in einem, »geht es dir schlecht. Widerstand zwecklos. Der Tod blickt dir schon ins Gesicht.« Serino Nizzari führte eine Bäckerei in der Bayard Street im heutigen Chinatown. Ein gewisser Anthony Fazia von der Black Hand hatte bereits einmal versucht, ihn umzubringen. Er hatte ihn aus einem Barbierstuhl hochgeschreckt und wollte ihm ein Messer in die Brust rammen, doch Nizzari hatte dem Stich ausweichen und fliehen können. Aus einem Brief wusste Nizzari, mit wem er es zu tun hatte. »Unser Bund besteht neben Italienern aus Polizisten und Anwälten, und wenn Sie über den Inhalt dieses Briefs sprechen, werden wir das augenblicklich wissen.« Wenn er bereit sei zu bezahlen, sollte er ein rotes Taschentuch ins Fenster hängen. Das tat Nizzari jedoch nicht. Er hatte beschlossen, sich zu widersetzen. Eines Abends buk der Bäcker in Gesellschaft seiner Tochter und ihres Babys Brot im Keller seines Ladens. Auf einmal spürte er, dass jemand da war, blickte auf und sah einen Mann langsam die Treppe herunter in die Backstube kommen. Es war Fazia. Als der Ganove den Bäcker sah, zog er sofort eine Waffe und zielte auf dessen Brust. Zwei Schüsse hallten durch den Keller. Die Kugeln verfehlten den Bäcker, doch die Tochter stieß vor Schreck einen Topf kochendes Wasser über ihr Kind, das einen grässlichen Schrei fahren ließ. Das Baby wurde tödlich verbrüht. Das Italian Squad spürte Fazia auf und steckte ihn in das unter dem Namen »Die Gruft« bekannte zentrale Untersuchungsgefängnis. Fazia verzichtete auf einen Anwalt. Vor Gericht verkündete er trotzig, »Ich gehe in den Knast«, aber er, damit meinte er Nizzari, wird bezahlen. Meine Freunde kümmern sich um ihn. Lest den Brief, da steht alles drin. Trotz dieser Aufmüpfigkeit konnte das Squad sich über einen kleinen Sieg freuen. Nizzari hatte sich gewehrt, hatte gegen seinen Peiniger ausgesagt und der würde nun die besten Jahre seines Lebens in Sing Sing verbringen. Nur ein paar solcher Fälle und der Bund wäre am Ende. Die Schlacht zwischen der Black Hand und dem Italian Squad war Stadtgespräch, von dem selbst Schmuckdesigner profitierten. Zu Beginn der Manie berichtete eine Zeitung, die Black Hand ist der letzte Schrei, um dann zu erklären, seit der jüngsten Verlautbarung von Detective Petrosino, es gäbe gar keinen Bund der Black Hand. Ein Missverständnis, Petrosino hatte nur gesagt, es gäbe keine landesweite Organisation, gilt die ganze Sache als Witz. Straßenhändler verkauften schwarze Händchen aus Metall als Uhrenanhänger oder Knöpfe. Die Nachfrage, so die Zeitung, überstieg das Angebot bei weitem. In Manhattan konnte man sogar Briefpapier mit den Insignien der Black Hand kaufen, einschließlich passender Umschläge, um seiner Freundin oder seiner Großtante einen Black Hand-Brief zu schicken. Die Schickeria hatte sich die Symbole von Tod und Schrecken angeeignet. Der Bund war ein echter Trend geworden. Doch immer noch brodelte überall Gewalt. Im nahen Westfield, New Jersey, ging John Clearwater, ein weißer Restaurantbesitzer, gegen 1 Uhr morgens gerade nach Hause, als ihm eine Black Hand-Bande, die ihm zuvor gedroht hatte, den Weg versperrte. Die Männer zückten Revolver. Clearwater zog seine eigene Waffe und schoss. Die Gangster erwiderten das Feuer und 2 Kugeln streckten den Gastwirt zu Boden. Die Angreifer fielen mit Dolchen über ihn her, stachen auf Gesicht und Hals ein. Clearwater verblutete mitten auf der Straße.